einstens die Posaunen schallen. Und wenn der Bau der Welt in vielen Himmelsfesten zerschmettert, wird zerfallen. So denke mein Gott im Besten. Dein Knecht einst vor's Gerichte stellt, da die Gedanken sich verklagen, so wollest du allein, o Jesu, mein Fürsprecher sein und meiner Seele tröstlich sagen. Fürwahr, euch sage ich, fürwahr, euch sage ich. Feuer vergehen, wenn Himmel und Erde im Feuer vergehen, so soll doch ein Gläubiger ewig bestehen. Er wird nicht kommen ins Gericht, mit starker und helfender Hand des Todes gewaltig geschlossenes Band. Ich breche mit starker und helfender Hand des Todes gewaltig geschlossenes Band. Soll doch ein Gläubiger ewig bestehen.